Ach, was muss man oft von Besenmenschen hören oder lesen, wie sie's nach deiner Landung machten und dich direkt in den Knast verbrachten. Es scheint wohl kein Einzelfall zu sein, als USA-Reisender am Flughafen noch vor der Einreise herausgefischt, in Ketten gelegt und eingekerkert zu werden. Zudem nimmt man den Betreffenden das Handy weg, mutmaßlich um festzustellen, ob vielleicht irgendwann mal etwas Negatives über Herrn Trump oder die USA gesagt, geschrieben oder geliked wurde. Nach Stunden wird man dann vielleicht freigelassen, das heißt in einen Flieger zurück in die Heimat gesetzt, bleibt jedoch auf den Kosten sitzen. Ob's stimmt, keine Ahnung. Im Netz steht viel, aber ich werde es definitiv nicht ausprobieren, zumal sich die USA so scheint mittelfristig zum Schurkenstaat transformiert. Kann auch eine Diktatur sein, was weiß ich. Zumindest soll laut einer Meldung der Tagesschau vom 19.03. die deutsche Regierung darauf reagiert haben. Das Auswärtige Amt weist nämlich darauf hin, Zitat, Reisende sollten ausschließlich mit einem gültigen ESTA oder Visum in die USA reisen, das dem geplanten Aufenthaltszweck entspricht. Vorstrafen in den USA falscher Angaben zum Aufenthaltszweck oder eine auch nur geringfügige Überschreitung der Aufenthaltsdauer bei Reisen können bei Ein- bzw. Ausreise zu Festnahme, Abschiebehaft und Abschiebung führen. Sollten bei Einreise in die USA Probleme aufgetreten sein, kann auch nach Rückkehr das Department of Homeland Security, DHS, kontaktiert werden, bei dessen Traveler Redress Inquiry Program, DHS, TRIP, der zentralen Anlaufstelle für Fragen und Anträge auf Abhilfe bei Problemen im Zusammenhang mit der Einreise in die USA, kann ein Online-Formular ausgefüllt und Angaben zur Person und Art der negativen Erfahrungen gemacht werden, um Auskunft und/oder Abhilfe zu bitten. Weitere, die Einreise in die USA betreffende Fragen sollten rechtzeitig vor Abreise mit der zuständigen US-amerikanischen Auslandsvertretung geklärt werden. Zitat Ende. Deutsch-amerikanische Freundschaft, dass ich nicht lache. Mittlerweile wirkt's eher wie Anbiedern mit dem Schulhofbulli. Vielleicht waren wir aber auch einfach nur zu lang zu nett. Herzlich willkommen hier im Kellerstudio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 222, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Eine Woche ist vergangen und die Freiheitsstatue steht noch genau da, wo sie seit ihrer Aufstellung steht. Fantasie ist ja ganz nett, aber die Realität ist eine andere, ernüchternder. Dennoch finde ich den Gedanken charmant, würde sich die Freiheitsstatue plötzlich und unerwartet von ihrem Platz disapparieren, um puff mitten auf dem Roten Platz in Moskau zu erscheinen. Riefe Trump den Putin an oder wäre es umgekehrt? Wilde Spekulationen in der Presse, absurde Versuche einer Einordnung. Gäbe Russland die Statue zurück? Würde sie zerlegt und eingeschmolzen? Oder bliebe sie gar als triumphales Siegesmal Russlands über die westliche Welt einfach da stehen? Fragen über Fragen und allemal genug Stoff für eine Miniserie, sofern die Liberty-Krise nicht den Dritten Weltkrieg auslöste. Wie auch immer, ich gehe davon aus, dass alle Parteien in ihrer Kurzsichtigkeit den großen Elefanten im Raum, sprich das eigentliche Problem, nicht sehen. Genug der Fantastereien, zumal in der Statue selbst noch nicht einmal ein Geocache liegt. Ob der Earthcache auf Liberty Island hingegen ohne die Statue noch lösbar wäre, ist fraglich. Andererseits hat sicher irgendwer die Lösung. Dann wird mit TJs Hilfe gefunden gelockt und ich war vermeintlich wieder mit im Boot. Bei GCB0DEZ Kaschopoli ist das was anderes. Dieser Hamburger Cache ist nicht mal eben gemacht, aber dennoch für viele Cachende von Interesse. Man reist unter Umständen hunderte von Kilometern an, um gegebenenfalls an einem verlängerten Wochenende dieses Kleinod der Dosensuche zu erleben und ungeachtet aller Mühen, Leiden und Anstrengungen den Fund loggen zu können. Voller Freude und Enthusiasmus beginnt man, aber plötzlich und unerwartet schlägt das Schicksal in voller Härte zu. Irgendeine Station ist nicht zu finden. Nicht schlimm, denkt man und schreibt die Owner an. Blöd nur, die sind irgendwo im Nirgendwo und antworten nicht. Die Zeit verrinnt, Nerven liegen blank, der Cash ist nicht mehr zu schaffen. Frust macht sich breit. Wie kann man nur so einen Cash ohne 24/7 Dauerbetreuung ins Leben rufen? Geht ja gar nicht. Man sei extra von weit angereist und nun das, ein DNF wegen einer unlösbaren Station kommt gar nicht in Frage. Zu groß wäre die Zacke, die aus der Krone fiele und schließlich müsse man dann ja noch ein Need Maintenance Log schreiben. Kein Fallback, keine Notstation, keine umgehende Antwort der Owner. Skandal! Überhaupt sollten Owner heutzutage wesentlich dankbarer dafür sein, dass sich weitgereiste Menschen ohne Frustrationstoleranz überhaupt dazu herablassen, ihre Caches zu suchen. Bei den Preisen? Und dann die Schmach und die Beleidigung, mangels Rundumbetreuung nichts zu finden. Und selbst das Banner gibt's nicht für lau. Undankbares Ownerpack! Undankbares Ownerpack! Was soll man dazu sagen? Vielleicht, du, hast du eigentlich schon den allerersten Geocache gefunden? Und das Headquarter besucht? Also, wer das nicht hat, ist kein echter Geocacher. Punkte scheißegal. Erster Cache und HQ oder Fresse, verstehst? Und dann nach dem Trigger einfach mal auf Karma und die amerikanischen Grenzbehörden hoffen. Eine schöne Vorstellung. Zumindest für mich, der ich nächste Woche mein 20-jähriges Geocaching-Jubiläum feiere. Diesmal etwas kleiner als das 10-jährige, zu dem meine Holde Gott und die Welt geladen hatte. Das war sehr schick und nicht nur retrospektiv, eine sehr schöne Erinnerung, wie ich finde. Grüße. Ein ganz anderes Jubiläum findet meines Wissens heute statt, wenngleich es erst übermorgen gefeiert wird. Esel und Teddy werden 18. Glückwunsch an dieser Stelle. Ich bin ja mal gespannt, wer dort alles aufschlägt. Ansonsten ist morgen in 3 Wochen Karfreitag und dann Eierfest. Ob das in den USA auch so sein wird, weiß man nicht. Vogelgrippe-induziertes Eiergate lässt grüßen. Dem Wunsch nach Eierimporten würde ich auch gern nachkommen, sofern ich Hühner hätte. Frei nach dem Motto, der Markt regelt. Kiloweise zum Preis von Aluminium plus 50% Aufschlag und Vorkasse. Risiko, Fracht und Verpackung trüge der Käufer. Aber leider, leider, leider muss auch ich mir mangels Hühnern meine Hühnereier selbst kaufen. Beziehungsweise kaufen lassen. Glücklicherweise stellt das hier aber auf dem Land kein Problem dar. Ach ja, und Schoko-Osterhasen habe ich übrigens auch noch in ausreichender Anzahl aus den letzten Jahren. Man muss sich schließlich was aufheben können. Probiert das jedoch nicht mit Bananen. Ich erwähnte ja, dass das Einwickeln des Strunks mit Frischhaltefolie den Reifungsprozess verzögere. Aufgehoben wird er allerdings nicht. Irgendwann bekommen die Bananen dann trotzdem diese zart-bitter-schokoladige Farbe und riechen komisch. Und das dauert kein Jahr. Vor einiger Zeit orderte ich bei meinem Musikgear-Dealer meines Vertrauens ein neues MIDI-Keyboard. Die ältere Gehörschaft erinnert sich. Kaufen wollte ich es mir, weil's eine Oktave mehr hat als das alte und mit dabei sein sollte für kurze Zeit zudem ein Dritthersteller-Plugin, das soundtechnisch eine Spieldose emuliert. Letzteres hatte ich länger schon gesucht und weil gute Varianten in der Regel nicht für laut zu haben sind, kam mir das Bundle gerade recht. Leider war das Keyboard zunächst nicht lieferbar und als ich Tage später nochmal nachschaute, stand da, dass das Plugin nicht mehr im Bundle sei. Umso mehr freute ich mich bei Lieferung, dass der Lizenzschlüssel beilag und ja, es produziert exakt den Klang, den ich mir vorstellte. Wer die Spieldose im Harry Potter Soundtrack kennt, weiß, was ich meine. Das Keyboard selbst ist gewohnt schick, solide und gefällt mir sehr. Leider wurde meine Freude jäh getrübt, denn eigentlich sollte es sich automatisch perfekt in die Umgebung meiner DAW einfügen. Als ich die Einstellungen aufrief, fand ich es jedoch nicht. Das alte Keyboard Mark III war verfügbar, das neue Mark IV allerdings nicht. Ich habe daraufhin die Firmware aktualisiert, den Rechner neu gestartet, aber ohne Erfolg. Dann habe ich mir die Bedienungsanleitung heruntergeladen und musste lesen, dass die Integration in meine Digital Audio Workstation ab Version 11 gegeben sei. Aktuell ist 12, ich habe 10. Letztes Jahr hätte ich für kleines Geld auf Version 11 updaten können, habe es aber irgendwie verpennt. Ein Update auf Version 12 ist nun nicht mehr möglich, es sei denn, ich nehme das Komplettpaket mit alles, was für meine Bedürfnisse nicht nur vollkommen überzogen, sondern preislich absolut aus dem Rahmen wäre. Die Alternative wäre eine neue Lizenz, aber die werde ich mir nicht auf den alten Windows-Rechner packen, denn Windows 11 will ich nicht und Windows 10 läuft im Oktober aus. Naja, mutmaßlich. Wer musiktechnisch die Pest verschmäht, muss sich allerdings mit der Cholera anfreunden. Ich werde daher mittelfristig auf einen Mac umsatteln, für Musikproduktion ohnehin die bessere Wahl, und dann hole ich mir die neue Lizenz für die aktuellste Version. Bis dahin kann ich das Keyboard selbstverständlich nutzen, wenngleich nicht in vollem Umfang. Was allerdings gut laufen könnte, wäre die Verknüpfung mit dem kleinen Synthesizer. Es gibt eine darauf zugeschnittene MIDI-Umgebung, in der die Fader und Potis des Keyboards auf den Synthesizer abgestimmt sind. Ob und wie gut das funktioniert, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ich werde aber bei Zeiten berichten. Ebenfalls bei Zeiten berichten werde ich über den Besuch eines Zivilschutzbunkers auf dem Land östlich von Köln. Zumindest, sofern der Mitschnitt etwas geworden ist, denn ich habe noch nicht reingehört. Was geworden ist hingegen der letztjährige Mitschnitt der Führung im Fort Kugelbake in Cuxhaven. Da hatte ich zwar den Schnitt begonnen, aber andere Aufnahmen mussten aus Aktualitätsgründen zeitnah raus. Nichtsdestotrotz ist aufgeschoben nicht aufgehoben. Interessierte dürfen weiterhin hoffen, wenngleich die vorgestrige Bunkerführung schon als Hauptthema der kommenden Konserve gesetzt ist. Sofern der Mitschnitt etwas geworden ist. Erwähnte ich, dass ich noch nicht reinhörte? Kleine Anmerkung in dem Zusammenhang. Meine Erinnerung muss mir einen Streich gespielt haben. Ich erzählte neulich, ich hätte die Örtlichkeit bereits einmal vor Dekaden besichtigt. Ehrlicherweise, war dem allerdings nicht so, denn ich erinnere mich schwach an Einbauten, die hier nicht zu finden sind. Weiß der Geier, wo das war. Und mit diesem Bombengeständnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 222 vom 27.03.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Lieber einen Rahmen nehmen sollen. Ach, nee.